Potter und Zitronenbonbons. Geschrieben von Cuddy. Gelesen von Cuddy. Hogwarts. Lehrerzimmer. Schauplatz ständiger Angst. Angst nicht vor Voldemort. Viel schlimmer. Angst vor Dumbledore mit guter Laune. Ja, für dich und für dich und für dich auch noch ein. Professor Dumbledore huschte in einem lila Morgenmantel, unter dem er nichts trug, durch das Lehrerzimmer und drückte jedem im Vorbeigehen ein uneingepacktes Zitronenbonbon in den Mund. Für dich und hier, Professor Lupin, für dich. Nein, danke. Lupin kramte in seiner Tasche und holte ein uneingepacktes Stück Schokolade hervor. Ich hab schon. Na gut. Dumbledore setzte seine Tour fort. Und für dich und, aber er blieb zweifelnd vor dem koboldartigen Professor Flitwick stehen. Hä? Oh, tut mir leid, mein Kleiner, die darfst du noch nicht. Du könntest dich daran verschlucken. Aber ich bin ein erwachsener Mann. Oh, wie süß, er kann schon richtig reden. Dumbledore kniff Flitwick in die Wange. Wie ein großer Junge. Oh, warte, du hast da was. Dumbledore rotzte in ein Taschentuch und schmierte Flitwicks Wange damit ein. So, jetzt siehst du wieder sauber aus. Tschüss. Hier, für dich und für dich. Hier, noch ein Bonbon für dich, Professor Snape. Dumbledore stopfte den klebrigen, fusseligen, uneingepackten Bonbon mit seiner altersfleckenbedeckten, zittrigen Operhand in Snapes Mund. Na, die sind lecker, was? Hey, sie bewegen ihren Mund ja gar nicht. So, als ob sie den Bonbon noch gar nicht mit ihrer Zunge berührt hätten. Sie müssen schon dran lutschen. Snape berührte den Bonbon mit seiner Zungenspitze, die sich augenblicklich krümmte. Und er rieb sich übertrieben den Bauch. Ich sag doch, die sind lecker. Keine 5 Minuten später füllte sich der Krankenflügel mit Karies, Parodontose, Zahnstein und Zahnfleischentzündungsopfern. Die Heilerin Madame Pomfrey stand vor einem Rätsel. Zahnschmerzen? Ja. Nur Zahnschmerzen. Keine abgetrennten Gliedmaßen, kein Blut, kein Tod, kein gar nichts. Nein, nur Zahnschmerzen. Haben Sie keinen Zaubertrank dagegen? Oh, denken Sie, ich würde zu Ihnen kommen, wenn ich nicht schon meine Tränke ausprobiert hätte? Ich vermeide es grundsätzlich, Ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. So, so. Und was war mit der Prostata-Untersuchung letzte Woche? Und die in der Woche davor? Und die in der Woche vor der letzten Woche? Für die Psyche. Madame Pomfrey! Neville Longbottom schleppte sich mit letzter Kraft in den Krankenflügel. Madame Pomfrey! Junge, ich habe keine Zeit. Schon über 50 Leute haben Zahnschmerzen. Das ist merkwürdig. Ich glaube, ich bin krank. Ach was, das hast du gestern auch schon gesagt. Ich glaube, ich habe Pestbeulen. Ich kann mich nicht mit solchen Lappalien beschäftigen. In den Pestbeulen ist Eiter. Na und? Im Eiter sind Maden. Und du glaubst, das wäre ein Grund, den Unterricht zu versäumen? Den Maden geht's doch gut. Hallo, hi, echt guter Eiter. Ja, aber... Ich habe wichtigere Dinge zu tun, Longbottom. Hör auf zu simulieren. Oh, okay. Neville brach vor der großen Treppe zusammen. Und ein Kind stolperte über ihn. Es hört nicht auf! Wo waren wir stehen geblieben? Oh, Dumbledore ist an allem schuld. Er hat diese widerlichen Bonbons verteilt. Wenn Sie meinen, dass er schuld ist, dann kann nur er uns helfen. Madame Pomfrey holte ein rotes Low-Tech-Drehscheiben-Nottelefon hervor. In Dumbledores Büro klingelte es. Und Dumbledore ging an ein, seines Erachtens nach High-Tech, 1 Kilo schweres 80er-Jahre-Handy mit Antenne. Hallo? Und weil das Handy so schwer war, kippte er zur Seite weg. Hallo? Ja? Professor Dumbledore, Notfall. Haben Sie heute Bonbons verteilt, die nicht ganz den Gesundheitsvorschriften entsprechen? Oh ja, die habe ich selber gemacht. Die bestehen eigentlich nur aus Zucker und einem geheimen Rezept für gelbe Farbe und aus einer alten Zitrone, die ich seit Jahren in meinem Kühlschrank aufbewahrt habe. Für irgendwas musste die ja gut sein. Alle, die ihre Bonbons gegessen haben, sind krank geworden. Krank geworden? Ja, alle haben schreckliche Zahnschmerzen. Zahnschmerzen? Spielen Sie wieder Echo? Wieder Echo? Isopropylprofimil-Barbithyrsaurus-Phenyldimethylaminofuratzolon. Ach, Zahnschmerzen, was? Na, da kenne ich ein gutes Hausmittel. Nehmen Sie einfach frische, warme Pferdeäpfel und legen die sich eine halbe Stunde auf Ihr Gesicht und Sie sind geheilt. Das funktioniert wirklich. Ich mache das selbst zur Vorbeugung mehrmals am Tag. Ruhig, Jumper. Danke. Die einzigen Lehrer, die nicht an Zahnschmerzen litten, waren Dumbledore selbst, denn er trug ein Gebiss, Professor Lupin, der lieber seine uneingepackte Schokolade als die uneingepackten Bonbons essen wollte, Professor Flitwick, der keine Bonbons haben durfte, und Madame Pomfrey. Sie wurde grundsätzlich von Dumbledores Rundgängen verschont, da er den Krankenflügel mied, aus Angst, man könnte ihn erkennen, denn er hatte mal eine Bettpfanne mitgehen lassen. Madame Pomfrey setzte eine ernste Miene auf. Wir dürfen die Situation nicht weiter eskalieren lassen. Ich rufe den medizinischen Notstand aus. Sie schmiss eine ohrenbetäubende Alarmsirene an. Alle Kinder rannten verstört aus den Klassenräumen. Was ist das? Feueralarm! Hermine Granger drängte sich durch die Menge. Oh Mann, was wisst ihr eigentlich? Das ist der medizinische Notstandalarm. Der Feueralarm ist eine Oktave höher. Was natürlich nicht heißt, dass die jeweilige Alarmsituation weniger schlimm ist als die andere. In jedem Fall wäre es logisch, um sein Leben zu retten. Hogwarts wurde evakuiert. Natürlich trotzten Harry, Hermine und Ron wie immer der Gefahr und gingen zum Krankenflügel. Hey, ihr habt hier nichts zu suchen, brüllte Madame Pomfrey. Es handelt sich um einen Ernstfall. Das ist keine Übung. Was ist hier überhaupt los? Sagte Harry Potter, der jetzt erst nach 6 Minuten in diesem Hörspiel vorkommt. Snape funkelte ihn böse an. Fühlt sich der heldenhafte Mr. Potter dazu gezwungen, seinen Übermut erneut zu beweisen? Ich wollte nur helfen. Ist es Voldemort oder das Ministerium? Nein. Viel schlimmer, wenn Sie es genau wissen wollen. Snapes Blick verfinsterte sich. Zitronenbonbons. Harry, Ron und Hermine erschraken. Zitronenbonbons. Zitronenbonbons. Oh Gott, Zitronenbonbons. Zitronenbonbons. Ja, Zitronenbonbons. In wie vielen Gefühlslagen wollt ihr das denn noch sprechen? Keine Ahnung. Trauer hatten wir noch nicht. Zitronenbonbons. Madame Pomfrey schaltete sich dazwischen. Professor Dumbledore hat im Lehrerzimmer Bonbons verteilt und jetzt haben alle Zahnschmerzen davon bekommen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Zahnschmerzen? Hermine wollte etwas erzählen, bekam aber vor Aufregung kaum Luft. Meine Eltern! Meine Eltern! Deine Eltern? Meine Eltern sind Zahnärzte! Endlich kann ich damit angeben, dass meine Eltern Muggel sind. Die sind nämlich beide Zahnärzte und kriegen ihr Problem bestimmt im Nu wieder hin. Ich verstehe. Also deine Eltern... Zahnärzte? Ja, du meinst, sie könnten die gesamte Lehrerschaft heilen? Ja, bestimmt. Die sind Zahnärzte. Na gut, es bleibt uns kein anderer Ausweg. Ich lasse mir doch nicht von Muggeln helfen. Hermine machte den Todesblick und ein Laserpunkt fixierte Snapes Kopf. Naja, vielleicht doch. Und so mussten alle Lehrer zu Hermine nach Hause, während die Schüler von Hogwarts ein paar Tage zu ihren Familien konnten. Harry ging mal wieder zu den Weasleys. Hermine kam auch mit, weil ihr Haus ja gerammelt voll war. Und Draco Malfoy, der bis jetzt noch nicht in der Geschichte vorgekommen ist, aber jetzt auch endlich mal was sagen soll, ging zu den Malfoys. Draco und die Malfoys, die neue Familienshow. Wie immer mit dabei, Draco. Hallo. Sein Vater Lucius. Hallo. Seine Mutter Narcissa. Und vielleicht auch Dobby der Hauself. Dobby hat sich zur Begrüßung die Hände gebügelt. Und jetzt kommt das allseits beliebte Anfangslied, was eigentlich genauso klingt wie das Lied von Felix und die wilden Tiere. Er fürchtet sich nicht, er geht ganz nah ran, er schaut ihnen ins Gesicht. Er kennt alle Tricks, er wartet tagelang und oft passiert dann nix. Aber dann muss er ran. Draco! Und die Malfoys! Draco! Und die Malfoys! Draco! Und die Malfoys! Jetzt nah ran! Oh, Draco! Und die Malfoys! Draco! Und die Malfoys! Draco! Und die Malfoys! Geh ganz nah ran! Ein typischer Morgen bei den Malfoys begann. Draco kam verschlafen die Treppe runter. Guten Morgen, Mutter. Seine Mutter Narcissa saß schon am Küchentisch und starrte mit abwesendem Blick ins Leere. Und das nicht nur diesen Morgen, sondern schon seit letzter Nacht. Und seit dem Tag davor und dem Tag davor und dem Tag davor und eigentlich schon seit Jahren. Und sein Vater Lucius rannte mit rosa Plüschpantoffeln durch die Küche und ließ alles anbrennen. Ja, guten Morgen, Sohnemann. Tut mir leid, ich hab deine Cornflakes anbrennen lassen. Oh, und hier ist dein Orangensaft. Danke, Vater. Draco setzte sich an den Küchentisch, löffelte Asche-Cornflakes und trank verkokelten Orangensaft. Ich finde es so schön, dass du während der Schulzeit mal wieder zu Hause bist, Draco. Ich habe mir etwas ganz Besonderes für dich überlegt. Wir fahren... Er holte Eintrittskarten hervor. In den Vogelpark Volksrode. Aber Vater, da waren wir schon fünfmal. Da ist es langweilig. Aber... Und du willst immer nur die Flamingos angucken. Na gut, was ist mit dir, Narzissa? Du magst doch den Vogelpark, nicht wahr? Er stupste Narzissa an und sie sackte ein Stück zur Seite. Sie wurde beim letzten Mal von Vögeln als Sitzgelegenheit benutzt und angekackt. Und seitdem auch noch nicht sauber gemacht. Oh, was ist mit dir, Dobby? Willst du zum Vogelpark? Oh ja, Meister. Dobby wird vom Meister in den Park eingeladen. Dobby fühlt sich sehr geehrt. Hier. Dobby bekam die Eintrittskarten in die Hand gedrückt. Dann geh dahin. Ohne uns. Allein. Das war Draco und die Malfoys und nun geht es weiter mit der eigentlichen Haupthandlung. Die gesamte Lehrerschaft von Hogwarts hielt sich bei Hermine zu Hause auf. Die Zahnarztpraxis von Herr und Frau Dr. Granger war bis zum Bersten überfüllt. Und da im Wartezimmer auch kein Platz mehr war, musste Professor Snape in Hermines Zimmer warten, bis er drankam. Oh, ich komme mir vor, als säße ich in einem Altenheim, so scheiße ist das hier eingerichtet. Was ist das denn? Eine Collage mit Fotos von Freunden? Schön beschissen gebastelt. Was wohl hier drin ist. Der Nächste, bitte. Dr. Granger holte Snape aus dem Zimmer und brachte ihn in die Arztpraxis. Entschuldigen Sie, dass wir nicht mehr Platz haben, aber wir können ja nicht ahnen, dass alle Lehrer von Hogwarts auf einmal kommen. Bitte nehmen Sie Platz. Schwester Lupin wird Sie so lange betreuen. Professor Lupin spielte mit dem Sabber-Absaugschlauch herum. Wozu benutzt man dieses Ding? Schwester Lupin? Ja, wie gesagt, meine Praxis ist überfüllt. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Ich werde Ihre Zähne gleich behandeln. Ich muss mich noch um drei weitere Patienten kümmern. Nein, entschuldigen Sie, Moment. Lassen Sie mich nicht mit ihm allein. Hallo, Severus. Ich habe sehr lange auf diesen Augenblick gewartet. Endlich habe ich dich in meiner Gewalt. Und ich kann mit dir machen, was ich will. Oh Gott, warum machst du immer diese Pausen beim Sprechen? Naja, kennst du Rufus Beck? Nein, keine Ahnung. Naja, wer ist das? Nicht der Rede wert. Wie wär's, wenn du deinen Mund jetzt ganz weit aufmachst? Nein, nein, nein! Es folgte eine nicht jugendfreie Szene, die, um die vor Lachen so tosende Menge nicht zu irritieren, an dieser Stelle auch nicht weiter erläutert wird. Snape gurgelte lauwarmes Wasser, um den bitteren Geschmack loszuwerden. Hallo, entschuldigen Sie, dass es etwas länger gedauert hat. Jetzt bin ich wieder für Sie da. Toll. Dr. Granger schaute in Snapes Mund. Dann sagen Sie mal, ah? Na, dann wollen wir mal sehen. Oh mein Gott! Sag mal, haben Sie sich schon mal in Ihren Mund geguckt? Der Unterkiefer ist ja eine Katastrophe. Hier, der eine Zahn, der ist ja völlig außerhalb der Zahnreihe. Und Ihre Zähne sind auch ganz gelb. Meine Güte, Sie haben ja wirklich am schlimmsten unter diesen mysteriösen Zitronenbonbons gelitten. Ja, genau, das waren die Zitronenbonbons. Dr. Granger machte sich ans Werk und nach einigen Überstunden sagte er schließlich: Oh, das hätten wir geschafft. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Snape hatte einen dämlichen Zahnregulierer im Mund und ein Plüschtier in Form eines Backenzahnes im Arm. Tja, und so wurden alle Lehrer von Hogwarts geheilt und bekamen sogar gratis Zahnbürsten und Zahnpasta. Das Schulgebäude wurde kontaminiert, mit einem riesigen weißen Zelt abgedeckt und es wurde Giftgas reingeleitet. Und niemand hatte Dumbledore, der zu der Zeit noch in seinem Büro saß, Bescheid gesagt. Ende.